Selbst wenn die Juden nur nach außen hin gesagt hätten, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, das war's. Die Muslime hätten ihnen nichts tun dürfen. Gar nichts. Weil wir machen, wir gucken nach außen auf das Äußerliche. Beim Islam, wir gucken auf das Äußerliche. Wir können nicht gucken, was jemand im Herzen hat. Wenn jemand bezeugt, dass er Muslim ist, er sagt, ich bin Muslim, er ist Muslim, fertig. Was willst du machen? Du kannst nicht davon ausgehen, dass er Heuchler ist. Geht nicht. Du musst davon ausgehen, dass er Muslim ist. Deswegen, wenn sie gesagt hätten, wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, der Prophet hätte sie in Ruhe gelassen. Und sie hätten bleiben können. Und sie hätten ihren Häuser bleiben können. Alles. Sie hätten sogar, wenn sie nicht, sie hätten sogar ihre Religion behalten können, wenn sie Jizya zahlen. Ja? Das heißt, es geht überhaupt hier gar nicht darum, Macht auszuüben und, und selbst die Jizya, liebe Geschwister, die Jizya, die ist halt weniger als Zakat, muss man dazu sagen. Die ist weniger als Zakat. Plus, sie bekommen eine Gegenleistung dafür. Und zwar, wenn die Muslime mal geraten in einen Kampf, dann werden sie verteidigt. Also die Leute, die haben teilweise ein vollkommen falsches Verständnis, wie manche Kuffar, die denken, die Jizya, die war ja so hoch, das Geld war so viel, dass sie sowieso dann den Islam danach angenommen haben, weil die konnten sich gar nicht mehr leisten, dann sozusagen Juden zu werden. Stimmt überhaupt nicht. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Ein Dinar im Jahr von den Männern, die dazu imstande sind, und wenn kein Dinar möglich ist, dann eben Kleider oder andere Sachen. Ja? Das heißt also, und wie Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, als einmal zu seiner Zeit des Kalifats, hatte einen Mann gesehen von Ahlul Kitab. Ich denke, dann, damit schließen wir ab. Weil langsam gehen die Leute, die sind schon müde. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, hat einmal einen Mann gesehen. Einen alten Mann, einen Juden oder Christen. Und der Mann war am Betteln. Dann hat er ihn gefragt, warum bettelst du? Er sagte, ich habe kein Geld, um die Jizya zu bezahlen. Ich habe nicht genug Geld, um die Jizya zu bezahlen. Da sagte Umar zu ihm, weißt du was, wenn wir in deiner Jugendzeit von dir Geld nehmen und dich dann dazu zwingen, im hohen Alter Spenden zu kassieren von anderen Menschen, dann sind wir bestimmt nicht gerecht mit dir umgegangen. Und er hat zu ihm gesagt, geh nach Hause, wir werden dir von der islamischen Staatskasse, das ist Baitul Mal auf Arabisch, werden dir von der islamischen Staatskasse einen Betrag monatlich zur Verfügung stellen, dann brauchst du nicht mehr betteln. Das ist nichts anderes, liebe Geschwister, als das, was heutzutage gemacht wird im Rentensystem, diese gesetzliche Rente, nicht von der privaten Rente, aber von der gesetzlichen Rente, die viele Gelehrte erlaubt haben. Ja? Warum? Weil sie sagen, der Staat ist verantwortlich für seine Bürger und der Staat muss dafür sorgen, dass jeder Mensch genug zu essen und zu trinken hat und die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Selbst wenn er nicht eingezahlt hat in die Kasse, muss er dafür sorgen. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, dieses System, denkt nicht, dass das ein System ist, das von den Nicht-Muslimen erfunden worden ist. Das ist ein System, das kennt Umar ibn Khattab vor über 1400 Jahren ungefähr, ja, hat Umar radiallahu anhu das umgesetzt. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und viele andere Dinge, die er gemacht hat, radiallahu ta'ala anhu. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.